Bayern 3 präsentiert Mensch Otto. Montag bis Freitag zwischen 19 und 20 Uhr. Nur hier in Bayern 3. Liebe Hella Schwerler, ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja, ich freue mich auch. Coco Chanel hat gesagt, Alter schützt vor Liebe nicht, aber Liebe vor dem Altern. So ist es. Wer liebt, wird niemals alt. Das stimmt. Deine eigene Erfahrung? Meine eigene Erfahrung und auch bei positiven Beispielen. Ich habe eine mütterliche Freundin, die ist jetzt 93, die schreibt immer noch Liebesgedichte und sagt immer noch, sie würde sich gerne noch mal verlieben. Wie ist es denn, wenn man jetzt nicht die ganze Zeit liebt, wenn man aber die ganze Zeit Sex hat? Hilft das auch? Ich glaube, Sex ist nicht schädlich, würde ich mal sagen, aber immer nur Sex, ohne verliebt zu sein, ohne Gefühle, ist, glaube ich, also langweilig. Aber das ist Geschmackssache. Jeder muss das machen, wie er will. Mhm. Ich beurteile es nicht. Aber grundsätzlich spielt das Alter bei dem einen oder bei dem anderen keine Rolle. Eine sehr berühmte Frau, deren Namen ich aber hier nicht nennen darf, eine berühmte Münchnerin, hat mir gesagt, als sie 80 war, sie hat einen Freund, der ist 10 Jahre jünger, und sie sagt, Hella, es ist besser als früher. Manchmal muss man mit dem Rücken ein bisschen aufpassen. Ein Weltklasse-Satz. Genau. Also auch die Altersunterschiede zwischen Männlein und Weiblein sind letztendlich nicht wichtig, oder doch? Letztlich ist es, ich sage, wo die Liebe hinfällt, Jopi Heesterseel gibt es mit 50 Jahren jünger. Gut, bei Männern ist das sowieso viel normaler. Schon längst akzeptiert. Bei Frauen ist es immer noch ein Tabu. Warum ist das so? Frauen schneiden es erstmal in sich selbst ab, haben Angst, verletzt zu werden, finden sich nicht mehr so toll oder irgendwas und sagen, na, ich kann mich doch nicht mehr so zeigen. Ich meine, ich sage immer, dafür gibt's Kerzen, ne? Oder viele Schleier oder sowas. Und Männer sind da, ich weiß nicht, Papas, Mamas Liebling, die sagen immer, ich bin toll, ob sie Glatze haben, dicken Bauch, egal, und finden das ganz normal, wenn sie mit 70 eine 30-Jährige haben. Ja, also ein Mann typischerweise stellt sich vor den Spiegel und sagt, ist doch gar nicht so schlecht. Nee. Ja. Die Frau stellt sich vor den Spiegel und sagt was? Und meckert ständig an sich rum. Da muss ich dünner werden, da muss ich dicker werden, da, ach, mein Busen, was trenne ich da, du, muss ich schon mal sowas machen, raffen oder sowas. Ständig, Frauen meckern an sich rum und mögen sich nicht. Und dadurch, wenn sie natürlich, und ich muss sagen, ich hatte schon eine Zeit lang, bevor hier mir meine letzte Liebe, große Liebe passierte, eine Zeit, wo ich dachte, okay, war genug, ich hatte meine Beziehung, muss nicht mehr sein, ich komme auch allein zurecht. Und war nicht jetzt abresigniert, aber ich dachte, es ist okay. Aber ich merke auch, dann hat man keine Ausstrahlung mehr. Also das, ich bin angerempelt worden in der Zeit. Man wird grau. Und wenn man verliebt ist? Wenn man verliebt ist, wenn man Sex hat, wollen wir es auch mal genau sagen, dann schauen einem alle an. Scheinen einem alle an. Hattest du denn in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten immer jüngere Männer? Nein, überhaupt nicht. Ich hatte einmal einen Jüngeren, das ist aber schon lange her, das ist über 20 Jahre her. Und dann habe ich schon passend im Alter. Ich finde es schon auch schön, eine gleiche Geschichte zu haben über dieselben. Oh, macht nichts. Rempel ruhig das Mikrofon an, solange du nicht angerempelt wirst. Ich rede immer mit Händen und Füßen, ja. Und solange, das ist völlig egal. Aber nein, ich finde es toll, wenn man über dieselben Sachen spricht. Also einen Gefährten, also wenn ich nochmal einen Lebensgefährten hätte, was ich nicht weiß, ob ich es will, weil ich bin auch ganz schön gern frei. Ne? Aber also vor kurzem wollte mal einer, war interessiert an mir, der sogar im Alter ein bisschen gepasst hätte. Und er sagte, ich müsste auch nicht jeden Tag um eins das Essen fertig haben und ich dürfte auch das. Und da habe ich gesagt, weißt du, Schätzchen, ich koche nicht, das nicht stimmt, das musst du dann machen. Und ich komme nach Hause, wann ich will. Damit war das Thema gegessen. Also ich glaube einfach, dass es schön wäre. Also ich hätte gerne einen Partner passend in dem Alter, über das wir ja nicht sprechen werden heute. Und wieso eigentlich nicht? Das dachte ich mir, dass du das fragen Natürlich. Willst. Erstmal weiß ich Weil wenn nicht. Du sagst, Alter spielt keine Rolle, dann kann man das auch drüber Altern reden. Das Altern spielt keine Rolle, das Geburtsjahr spielt eine Rolle. Und deswegen habe ich diese Zahl verdrängt. Ich habe ab 50 rückwärts gezählt und werde also immer jünger. Gut, dann belassen wir es dabei. Aber grundsätzlich, Hella, ist es so, Alter, ich finde es toll, älter und reifer geworden zu sein. Jüngere Männer sind in gewisser Weise oder im Allgemeinen emanzipierter als ältere und deswegen liegen sie dir vielleicht mehr? Also ich würde nicht sagen, dass ich auf jüngere Männer stehe, sowas. Ich würde auch einen gleichaltrigen Älteren, solange er noch Lust an der Liebe hat, also wenn das sagt, Mädchen, das war mal früher, würde ich es auch nicht gerne haben. Aber die passenden Männer stehen nicht auf mich, sie wollen jüngere Frauen. Das ist, also ich habe es erlebt, da war ich Anfang 50, wo jemand, der mich, ich sehe, hab immer jünger ausgesehen als Absolut, ich war. Absolut, ja. Und hab damals, ja, wir waren auch so ein bisschen, haben Kontakt genommen und als wir uns das erste Mal dann besuchten, sagte ich, Mensch, du hast ja bis jetzt 7 Tage jünger als ich. Der hatte Geburtstag. Sagt er, was, du bist so alt wie ich? Das geht nicht. So eine alte Frau hatte ich noch nicht. Da war ich 52. Und damit war's gegessen? Damit war's gegessen. Unglaublich, gut, wie auch, blöd Männer sind. Aber auch von mir aus. Ich habe dann, als er dann nochmal nachdruckte, gesagt, dich will ich nicht mehr. Und da habe ich einfach gesagt, jetzt zähle ich rückwärts. Ja. Also auf jeden Fall ein spannendes Thema, jüngerer Mann und ältere Frau, immer noch in gewisser Weise ja ein Tabuthema in unserer Gesellschaft und deshalb auch das Thema deines neuen Romans, Der Polizist und die Frau. Genau. Da gibt's die Psychologin Regina. Ja. Die ist 63 Jahre alt. Auch eine fiktive Zahl irgendeine. Natürlich, einfach mal so ausgedacht. Aber 20 Jahre und ihr Altersunterschied ist. Der lernt den Matthias kennen, der ist Polizist und der ist 42. Genau. Also 21 Jahre jünger. Ja. Diese Regina, wie nah ist die dir? Das ist natürlich schon sehr mein alter Ego. Ich habe es verändert. Ich habe in dem Roman hat sie zwei Töchter. Ich habe einen Sohn, damit es auch romanhaft wird. Aber von den Gefühlen, von der Einstellung, ehemalige 68erin, was ich auch war. Und er hat sich an mich verliebt. Ich meine, die Geschichte erzähle ich mal kurz. Ich habe geparkt irgendwo und dachte, ach Mensch, gerade kurz. Moment, das ist jetzt die richtige Geschichte, also die zugrunde liegt. Die zugrunde liegt ganz kurz, weil ich dann einen Roman geschrieben habe. Also die richtige Geschichte, die wahre, autobiografisch gefärbt ist, dass ich also parkte im absoluten Halteverbot, Feuerwehreinfahrt, vor einer Bank, wo ich dachte, ich will mal ganz schnell Geld holen. Und dachte mir, das ist nicht so gut. Polizeirevier war nicht sehr weit weg. Ach, es wird schon nicht klappen. Dachte aber noch, ich sehe ein Polizeiauto hinter mir stehen, wenn ich zurückkomme und da steht, steigt auch einer aus und ich sah den auch, wie er aussehen würde und dachte mir, vielleicht kann ich doch hell sehen, wollte das unbedingt ausprobieren, bin rein, kam zurück, es war so und ich fing an zu lachen. Ich habe nur noch gelacht, sagte, wieso lachen Sie so? Das ist doch nicht komisch. Da ich doch, darf ich Ihnen aber nicht sagen, was ich gerade gedacht habe, sonst verhaften Sie mich. Und dann sagte er, ja, falsch geparkt, hätten Sie die Blinklichter nicht angehabt, dann hätte ich Sie aber sehen können. Sind Sie mit 15 Euro einverstanden? Und da habe ich gesagt, ja, sage ich gerne, das ist sehr billig. Sagt er, wieso? Na, ich sage, so einen schönen jungen Mann mal anzuschauen, würde ich mich auch 30 Euro kosten lassen. Und da hat er sich in mich verliebt. Aufgrund dieser Aussage, das kann ich mir nicht vorstellen. Nicht der Aussage, nicht, meines Wesens in dem Moment. Ja. Er hat gesagt, ich sowas Lebendiges sei ihm noch nie begegnet. Und er hat den Zettel zerrissen und gesagt, wenn wir Kaffee trinken miteinander. Das ist wirklich passiert? Das ist wirklich passiert. Sowas gibt's im richtigen Leben? Ein sehr schöner junger Mann. Ja. Wie lange ist das her? 3 Jahre. Aber den gibt's nicht mehr in deinem Leben? Es gibt ihn immer wieder, wollen wir mal so sagen. Ihr habt bis heute Kontakt? Ja, ich meine, ich habe ihn so verändert in dem Buch, dass nicht mal seine Mutter ihn erkennen würde. Und er selbst findet es sehr stolz. Er sagt immer, weil er ziemlich, also er redet nicht viel, kann er ja auch nicht, hat ja keinen Platz, wenn ich rede. Und dann sagt er, wieso weißt du, was ich denke, weil ich das ja geschrieben habe, Gedanken, sagt er, das hat er wirklich gedacht. Ne? Aber warum hat diese wunderbar romantische Liebesgeschichte kein Happy End gefunden, beziehungsweise warum war irgendwann Schluss? Nein, es war so, dass, also die ersten 3 Monate waren wunderbar. Es ist genauso wie mit 16. Man fällt über die eigenen Beine, man rutscht auf der Seife im Bad aus. Es ist nicht anders. Man ist genauso verrückt. Man grinst alle Leute bescheuert an und sie denken, alle wissen, was gerade los ist. Alle lachen zurück. Also man hat eine wunderbare Zeit. Und da hat er das erste Mal, er hat Angst gekriegt. Und zwar, dass er mit so einer Frau wie mir hat er noch nichts zu tun gehabt. Das ist ja auch ein gewisser Standesunterschied, ne? Also, er ist ein einfacher Mensch und hat das Schiss gekriegt und sagt, er will ein bisschen Distanz und dann habe ich sofort Schluss gemacht. Das, mir Distanz und dann kannst du es gleich haben und war also sauer und habe aber sehr gelitten. Ich hatte dann Liebeskummer 2 Monate wie in den besten Zeiten zwischen 14 und 17. Wenn man da so ein bisschen Distanz hat dann mit der Zeit. Dann habe ich geschrieben, das wollte ich sagen. Dann hast du drüber geschrieben, aber ist das dann eigentlich sogar ein schönes Gefühl, dieser Liebeskummer, wenn man mit 50 plus noch in der Lage ist, so einen Liebeskummer zu empfinden? Ich finde es wunderbar lebendig. Also ich würde sagen, ich auch das, auf den Teil möchte ich nicht verzichten. Es war schlimm in der Zeit. Also ich habe geweint, ich habe auf meiner Couch gesessen und zum Gartentür geschaut und sagte, er müsste doch darüber springen, der Prinz. Er müsste doch sagen, es ist alles nicht wahr, ich will mich nicht trennen. Wie mit 17. Es ist genau das Gleiche. Liebst du ihn jetzt noch? Also ich bin sowieso ein Mensch, wenn ich mal jemanden geliebt habe, liebe ich den immer. Also ich weiß nicht, Kurt Jürgens hat das mal gesagt, in der Kathedrale meines Herzens wird immer eine Kerze für dich brennen. Also sehr wie poetisch. Ja. Also ich hasse niemanden danach, wenn es zu Ende ist. Ich bin vielleicht mal kurzfristig wütend. Ich finde, in der Trennung beweist man erst, wer man ist. Und die meisten sind Freunde geblieben. Sehr, sehr gute Freunde habe ich. Schön. Und das ist schön. Also, dein toller neuer Roman, Der Polizist und die Frau, ist schon erschienen, erscheint? Es ist erschienen und ist auf dem Markt. Ist auch jetzt, sind schon die ersten Lesungen gewesen. Ich verteile auch Bücher mit Signatur. Kriegst du nachher auch eins, wenn Dankeschön. Du willst. Und nein, ich wollte nur sagen, dann habe ich durch das Bearbeiten des Romans, das Tolle war dran, ich bin in seinen Kopf gekrochen. Ich habe versucht zu denken wie ein männlicher Polizist. Und das war das Spannendste an dem Schreiben. Wie denkt ein männlicher Polizist? Da musst du mal lesen, da geht's aber an zur Sache, sage ich dir. Also sehr, sehr sexuell auch. Also sehr auf also wie ein Mann denkt eben. Ne? Wie wir halt so sind. Wie ihr halt seid. Einfach gestrickt. Und dadurch habe ich die ganze Männerwelt besser verstanden durch diesen Roman. Und bei ihr war es nicht so schwer, aber dann, und dann habe ich irgendwann natürlich, ich habe das so realistisch beschrieben, dass selbst Freunde sagten, ich wusste ja gar nicht von dem schweren Unfall, den du hattest, ja, den habe ich erfunden irgendwann, weil ich wollte sie sterben lassen, damit er seine Gefühle ganz dramatisch. Oh Gott, erzähl nicht zu viel. Jetzt. Nein, nein, okay. Hella, also, na gut, ja, hast man du muss recht. Ihn lesen. Ja, man muss ihn lesen. Man sollte Roman. Ihn lesen. Jetzt machen wir erstmal Folgendes, bevor wir weitersprechen. Ja. Wir beschäftigen uns mit dem Lebenslauf, genau, den ich für dich geschrieben habe. Ich kenne doch deine Sendung. Du kannst dir vorstellen, wie einfach es ist, dein Leben in 10 Zeilen zu pressen. Ja, ich habe es probiert. Du liest es bitte vor und anschließend kannst du mich auch gerne maßregeln. Oder auch nicht. Bitteschön, das ist dein Leben in 10 Zeilen. Also, mein Name ist Hella Schwerler, das stimmt. Und ich gehe dahin, wo meine Angst ist. In meinem Leben habe ich oft gedacht, euch zeige ich es. Als Kind wurde ich von meiner Mutter misshandelt und von meinem Vater im Stich gelassen. Früh habe ich mich in die Welt der Fantasie geflüchtet und mir meine Freiheit erkämpft. Später feierte ich Erfolge als rasende Reporterin und Psychologin, als meine große Leidenschaft ist bis heute das Schreiben geblieben. Männer habe ich viele geliebt, eine Zeit lang sogar im Doppelpack. Aber für die Ehe bin ich einfach nicht gemacht. Ich würde sagen, das stimmt. Es sei denn, es kommt einer, der mich verzeugt. Naja, es ist nie zu spät. Nie zu spät. Gut, hast du grobe Einwände? Gegen das, was ich da geschrieben habe? Nein, nein. Dann werden wir es ausführlich besprechen. Ja. Hella Schwerler, geboren am 25. September genau. Im Emsland. Ja. Ich möchte wirklich nicht uncharmant sein. Du würdest es niemals verraten, wie alt du bist? Ja, wenn mich dann jemand kennenlernt, also wenn wir hier die Mikrofone ausmachen, sage ich es dir dann, ne? Wenn du es dann nicht weiter verrägst morgen Abend. Ja, deine Freunde wissen es schon. Meine Freunde, aber sie sind auch immer wieder unsicher, weil ich es einfach so verschleiere. Man kann dich aber auch wirklich so schlecht schätzen. Weil ich immer also wieder irgendwelche Zahlen nenne und dann nicht, dann sage ich, es gibt's doch nicht, da hast du doch, da warst du doch mit dem zusammen, das war doch da. Also ich spiele damit. Und wenn es irgendwann rauskommt, ist es mir auch egal. Und wenn ich jemand, er weiß es zum Beispiel, wenn ich jemand näher kennenlerne, er sagt, hätte das auch. Ist er erschrocken oder hat er überhaupt gesagt, mir doch egal? Er hat als Anfang gesagt, erstmal wüsste er es nicht, obwohl er mich aufgeschrieben hatte. Und er sagt, es interessiert ihn nicht, ich wäre viel jünger als er. Er sei ein alter Sack gegen mich. Dann kann aber doch kein so einfacher Mann, sondern ein sehr kluger Mann gewesen sein. Ein kluger Mann, ja. Einfach meine ich nur nach außen hin gesehen. Aber wir wollten ja noch über deine Kindheit sprechen. Ja. Viertes und jüngstes Kind eines Kleinbauern. Ja. Kleinbauern und Eisenbahners. Das war so ein Eisenbahner, der einen kleinen Hof hatte. In einem winzigen Dorf. Ganz klein. Was ist deine erste prägende Kindheitserinnerung? Ja, natürlich mit dem Vater auf dem, wie heißt das nochmal, wo man die... Traktor? Nicht Traktor, nein, nein. Mähdrescher? Auch nicht, in dem als Poli... Ach, mein Gott, jetzt kriegst du durcheinander die Uniform. Der war Eisenbahner auf dem Stellwerk. Ach, okay. Da war ich oben, da durfte ich mit 5, 6 Jahren schon die Dinger da machen. Das ist ein Eindruck von mir. Und natürlich war ich auf dem Land, musste immer arbeiten. Ich war ein Kinderarbeiter. Also schon mit 5, 6? Immer. Ich musste helfen, Kartoffeln sammeln, Heu anfahren. Ich durfte nie spielen. Ich musste immer arbeiten. Wie lang war denn diese Kindheit eine schöne? Ich denke, die ersten Jahre. Ich denke, die müssen gut gewesen sein, weil sonst wäre ich, glaube ich, völlig neurotisch. Also so bin ich es nur angehaucht. Aber, aber dann, ich denke, meine Mutter hat mich geliebt als viertes Kind, obwohl sie überlastet war, depressiv war durch den Vater. Also sie war schwer krank. Also sie war, hat sehr jung dieses erste Kind gekriegt und hat das alles nicht gepackt und hatte noch eine schlimmere Mutter als sie. Und da hat sie mich sicher geliebt. Aber als ich anfing, ihr zu widersprechen, hat sie angefangen, das nicht zu ertragen. Wann hast du mitbekommen, dass es auch zwischen deinen Eltern nicht stimmt? Dein Vater hat ja auch getrunken, deine Mutter, du hast ja schon gesagt, sehr war früh. Depressiv. Sehr früh. Wie oft hast du mitbekommen, dass die sich gestritten haben? Wie schlimm war das? Geschlagen haben. Ich holte ihn, musste immer holen aus den Kneipen und habe dann auch, ich habe als Kind getrunken und habe ihm die Schnäpse weggetrunken. Und du hast ihm die Schnäpse weggetrunken? Ja, damit er nicht so viel trinkt. Und habe mit 12 beschlossen, wieder aufzuhören. Ich trinke seitdem nicht mehr. Moment, wann hast du angefangen, Schnäpse zu trinken? Ich kann mich nicht erinnern. 5, 6, 7, sobald ich ihn abholen musste. Bin ich in die Kneipen, habe ihn geholt und wusste, wenn ich es trinke, ich war sehr standfest, ich konnte viel vertragen als Kind. Und er war dann schon so betrunken, dass er dich nicht davon abhalten konnte, dass du mit 5, 6 Schnäpse trinkst? Nee, hat er das nicht gemerkt. Und deine Mutter muss es doch gemerkt haben, wenn du nach Hause kamst und hast nach Schnaps gestunken. Ich habe es dann auch besser ertragen, dass sie rumschrie und dass sie sich schlugen. Das war schlimm. Und deine älteren Geschwister? Waren alle sehr viel älter und die haben sich ziemlich früh verpisst. Also, Entschuldigung, darf man das hier sagen? Klar. Die sind abgehauen. Man liebt ja seine Eltern, man hat ja nichts anderes. Und ich liebte vor allen Dingen meinen Vater. Ne? Aber ich habe gedacht, ich könnte ihnen helfen. Und wenn ich draus ging und die Leute um Hilfe gefragt habe, haben die gesagt, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Mir hat keiner geholfen. Da war ich sehr die Leute haben weggeguckt. Die haben weggeguckt, ja. Ja, weil das so beliebt ist in diesem unserem Land, dass man wegschaut. Auch alle. Wir tranken natürlich sowieso alle die Männer. Ne? Und das war normal, das Trinken. Bierschnaps. Und deswegen kann ich keinen Schnaps mehr riechen. Das glaube ich. Das ist also. Wir werden nachher noch ein bisschen ausführlicher über deine Kindheit und deine Jugend sprechen. Ich würde gern diesen Satz erst nochmal erklären. Der Weg geht dahin, wo die Angst ist. Das ist Bertolt Brecht, glaube ich. Ja. Wann hast du dir diesen Satz zu eigen gemacht? Ich weiß nicht, irgendwann, oder dann habe ich auch immer gesagt, Mut ist trotz der Angst zu handeln. Aber ich meine, heute weiß ich, dass ich ein Kontraphobiker bin. Das heißt, ich gehe da rein, wo Gefahr droht. Du kannst gar nicht anders. Ich muss, wenn es gefährlich wird, muss ich rein. Ich habe vor kurzem, war ein Kampfhund, der sich auf einen kleinen Hund stürzte. Den habe ich festgehalten. Dann bin ich hingefallen, habe mir den Kopf angeschlagen, aber der Hund hat mir dann entschuldigend das Gesicht abgeschleckt. Ich kann nicht anders. Der hat einen Kampfhund, der einen anderen überfallen hat. Einen kleinen Hund krabben wollte. Das Gesicht wollte. Abgeschleckt. Nein, mir. Ich habe den Hund festgehalten. Ich wollte ja nicht, dass er dem kleinen Hund was tut. Also das ist schon mal etwas, was nicht normale Leute machen. Aber dann kann es kein richtig gefährlicher Kampfhund gewesen sein, wenn er dir das Gesicht abschleckt. Danach nicht. Der kannte mich ja auch, aber der kannte den kleinen Hund nicht und wollte den zerfetzen. Und dann hat er mir, also ich habe nur keine Angst. Ich habe einmal einen Volvo, der einen Berg runterrollte in der Stadt, habe ich angehalten, festgehalten. Und dann kamen irgendwelche Leute, die mitgehalten. Ich muss das. Also ich bin, deswegen fahre ich ungern. Also bist du gar nicht besonders stolz drauf, weil du nicht anders kannst? Nein, das ist echt, weil ich auch irgendwann mal kann was daneben gehen. Ne? Weil es ja hilfreich ist im Leben. Wenn man dahin geht, wo die Angst ist, dann weiß man, dass die Angst im Zweifelsfall gar nicht so schlimm ist. Ja, man kann auch unvorsichtig werden. Das ist natürlich genauso. Ein Danger Seeker. Ja, ist nicht, weil ich die Gefahr suche, sondern weil ich habe wirklich Angst und denke, wenn ich es mir anschaue, kann es nicht so schlimm sein. Und dann gehe ich durch. Hast du die Erfahrung immer gemacht? Immer. War die Angst nie so schlimm oder schlimmer noch in Realität, als du dir sie vorgestellt hattest? Nee, das ist also, ich war ja auch in Afrika und Indien alleine und ich war sehr krank, aber ich habe auch das Gefühl, letztlich passiert auch nichts, letztlich komme ich durch. Irgendwann mal nicht mehr. Ein Glückskind. Ja, irgendwann vielleicht nicht, aber deswegen fahre ich ungern öffentliche, weil ich es schon ein paar Mal erlebt habe, wenn da jemand angepäumt, ich gehe immer dazwischen. Ich meine, bisher mit Erfolg, ohne dass ich Messer drin gekriegt habe. Ist mir völlig egal. Hast du dann so eine gefährliche Ausstrahlung, dass sich keiner traut? Ich glaube schon. Irgendwann stand ich mal so neben einer kleinen Schwarzen, da war ganz der U-Bahnhof überhaupt leer. Und da kamen so randalierende Skinheads an, besoffen. Und dann habe ich mich nur neben die gestellt und habe sie angeschaut und gesagt, traut euch mal, Jungs. Und die sind gegangen. Also wahrscheinlich habe ich da ganz schwarze, böse Augen. Würde ich sehr gerne mal erleben in so einer Situation, wie du dann ausschießt, wie die Augen funkeln. Wahrscheinlich ganz. Wann hast du das erste Mal gemerkt, dass das für dich funktioniert? Also geh dahin, wo die Angst ist. Ah, das sind immer diese ersten Male. Sicher sehr früh. Ja, so gut, also ganz, na, vielleicht nicht ganz früh bei der Mutter. Also wenn sie mich schlug, bin ich nicht hingegangen, damit ich geschlagen wurde. Ne? Da habe ich versucht zu türmen. Aber was mir meistens nicht gelungen ist. Aber ich habe dann die Peitschen halt kaputt gemacht und abgeschnitten und so. Peitschen? Ja, wir hatten so die siebenschwänzige Katze. Auf dem Bauernhof halt? Ja, für die Kinder. Ach, die war für euch gedacht? Ihr seid mit der Peitsche geschlagen worden? Natürlich. Und die habe ich dann halt kaputt gemacht, versteckt. Und dann hatte ich Baumhäuser, Erdhöhlen und überall habe ich mich verkrochen. Einmal habe ich mich an einem Heiligabend, weil da war ich auch geschlagen worden, wollte ich nicht mehr leben, bin in eine Erdhöhle bei 10 Grad unter Null, die fast eingekracht wäre. Und da hat mich mein Hund damals gefunden, sonst wäre ich nicht hier. Wie oft hast du dich gefragt, woher du diese Kraft genommen hast, auch dieses Ich zeig's euch? Es hätte ja auch die anders lautende Entwicklung geben können, dass du einfach depressiv geworden wärst, dass du ein komplett kaputter Mensch geworden wärst. Ja, normalerweise ist das so bei den meisten. Also irgendwann habe ich mal gehört vor kurzem, das heißt Reliance, dass jemand sowas in sich haben kann, das ist wohl das Wissenschaftliche, weil sie auch beobachten, dass nicht immer alle, die in kaputten Verhältnissen aufwachsen, kaputt gehen. Das muss dass einem mitgegeben sein, ein Gen aus der Vergangenheit oder irgendein Mensch vielleicht, der einem doch geholfen hat als Kind, der einem Mut gemacht hat. Und dann hat man die Kraft. Also unkaputtbar in gewisser Weise. Mir hat mal jemand gesagt, du kannst in eine Jauchegrube fallen und wirst immer noch nach Rosen riechen. Also das ist völlig egal, was passiert. Hast du oft solche Menschen getroffen, die so sind wie du? Nicht viel. Aber also ich habe Begegnungen gehabt, wo es auch schön war, wo das akzeptiert wurde, wie ich bin. Das ist ja nicht normal. Also ich bin nicht der übliche Typ. Und aber es ist schon normal. Ja, klar. Und wer möchte schon normal sein? Ja, also ich habe als Kind schon, wollte ich schon sein wie die anderen. Dazu gehören. Und das ging ja nicht, weil ich da schon so besondere Fähigkeiten hatte, die andere nicht hatten. Und das ist, habe ich dann versucht, das zu leugnen. Wenn man ein Leben lang so kämpft und immer wieder gegen Widerstände aufbegehrt, in gewisser Weise ja auch eine Revoluzzerin ist, wird die Kraft dann irgendwann weniger? Zwischendurch mal. Aber ich habe einfach irgendwie, baue sehr schnell wieder auf, sage mir auch, die Zeit ist nicht mehr, lange zu trauern, lange zu krank zu sein, lange zu weinen. Also wenn, mache ich sehr gründlich. Ich kann auch sehr gründlich weinen. Also du kannst schon auch jammern. Uff, Klagemauer, da hat man dann eine gute Freundin, wo man rumjammern darf und sich selber was. Und dann sagt er, jetzt hör mal auf. Also ich habe sehr viel Spiegel in meiner jetzigen Wohnung und wenn ich da vorbeikomme mit meinem tragischen Gesicht, dann muss ich schon wieder lachen, ne? Weil, so sage ich dir, Eleonore Duse war besser, auch nicht besser. Also ich komme schnell wieder raus. Ich habe irgendeine, und ich kann über mich lachen, ich lache es überhaupt gerne. Ich glaube, dieser Humor hat mich immer wieder rausgeholt. Ich kann also das, du nimmst dich auch nicht so todernst. Ich nehme mich als Mensch ernst, aber ich kann wirklich drüber lachen. Also wenn ich sehr dramatisch werde oder so, dann kann ich auch schon wieder lachen drüber und sagen, irgendwie auch schon wieder sehr komisch. Also ich kann das von außen dann sehen. Und also dieser Humor, also dieser schwarze Humor ist ein bisschen aus dem Emsland. Den hatte sogar meine Mutter manchmal. Sie hatten ja nicht nur schlimme Sachen. Ne? Die hat zum Beispiel, als ich mein erstes Buch war, ja über diese Kindheit. Ich durfte dann ja ins Emsland eine Weile nicht einreisen. Und so zu meiner Mutter kamen sie, und ob sie sich nicht schämten, ich hätte das Nestbeschmutzer. Und dann hat meine Mutter gesagt, ja, war nicht so toll, was sie geschrieben hat. Aber hat deine Tochter vielleicht ein Buch geschrieben? Meine schon. Also das, ja. Dass diesen Teil... Wie gesagt, war nicht alles nur schrecklich. Man muss ja schöne Sachen erlebt haben. Sonst wärst du nicht so, wie du jetzt bist. Nein. Wir haben ansatzweise ja schon über Revolution gesprochen. Welche Revolution hast du mitgemacht? Naja, die erste natürlich war eine 68erin. Voll dabei. Aber voll. Ich war mit einem RAF-Mitglied zusammengelebt. Mit einem RAF-Mitglied? Heute darf man das ja sagen. Es ist ja alles schon verjährt. Gut, einem, der ziemlich schnell erwischt wurde, so nach von vor der Bomberei, weil der immer so blöd war, wenn er aufs Klo ging, die Hände an den Fliesen abzudrücken. Und die hatten die Fingerabdrücke sehr schnell. Also der war keiner von den Schlauen? Besonders schlau war nicht. Und ich lernte ihn nicht vorher kennen, sondern ich war in der Roten Hilfe, selbstverständlich, und habe gekämpft, dass die Genossen rauskamen. Oh Gott, habe ich mich da mit meinen Freunden gestritten damals, die anders waren. Und dann lernte ich ihn kennen und der war mit einer Freundin von mir, die 20 Jahre älter war, zusammen. Und er verliebte sich in mich und irgendwie blieb er die Nacht da. Das war damals ja auch nicht unüblich, dass man mal eine Nacht irgendwo blieb, wo man Kaffee getrunken hat. Wie hieß das, wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment. Genau. Und dann war der auch da und am nächsten Tag bin ich dann zu ihr gegangen und habe gesagt, du, das tut mir leid, du kannst ihn wieder haben. Sagst du, jetzt behältst du ihn. Ja, eben. Und dann hast du ihn behalten müssen. Dann musste ich ihn behalten. An der Packe gehabt. Furchtbar, 4 Jahre, ja. Ja, was war das für einer? Also wir kennen ja alle nun, wie wir da sitzen, keine RAF-Terroristen aus dem richtigen Leben. Der war also mit der Ulrike, mit dem Holger Mainz, mit allen befreundet. Ich habe dann wirklich natürlich das Kapital gelesen und so, musste ich ja alles wissen und immer das Blut muss fließen. Und da war ich nie dafür. Ich wollte nie Waffen, weder gegen Menschen noch gegen Dinge. Da war ich immer, habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht mit dem Teil. Ne? Also das war mir immer klar. Ich habe auch ihm letztlich nicht Steine geworfen. Ich habe zwar einen manchmal in der Hand gehabt, aber ich wollte das nicht. Und der war Architekt, eigentlich ist da reingeraten und hat dann nur noch, der ist dann total, wie viele von denen ja aus Bildungsbürgerhäusern. Der ist dann totaler Alkoholiker geworden, leider in den Jahren mit mir. Und ist dran zerbrochen auch an dem Ganzen. Und ich hab einfach ihn, weil ich immer sagte, er soll gehen, er sagt, er muss die Bullen rufen. Und das war natürlich für mich unmöglich, die Polizei zu rufen, dass jemand geht, ne? Was du alles erlebt hast. Und der hat dann, ich habe mir da in der Zeit dann das Rückgrat gebrochen. Als ich mich eigentlich verabschieden wollte von ihm, war nach meinem Urlaub und dann bin ich den 11 Meter runtergefallen und war dann 2 Jahre im Krankenhaus und da konnte ich ihn ja gar nicht. Wo bist du 11 Meter runtergefallen? Im Gebirge, in der Nähe vom Gardasee, am Iseosee. Das ist lauter Unachtsamkeit, oder? Da war die Brücke nicht mehr da, die im Jahr vorher da war. Und ich war übermüdet und bin da Charlie Chaplin-mäßig auf den Füßen gelandet und hatte eine Erstauchungslähmung. Ich war ein halbes Jahr gelähmt. Du saßt im Rollstuhl? Ja, ja. Jetzt wird mir das alles ein bisschen unheimlich, Hella. Nein, wie du siehst, merkt man nichts mehr. Oder? Naja, eben. Also man merkt ja überhaupt nichts an. Damals haben sie gesagt, Operation 50% Chance. Und da habe ich gesagt, und die andere 50, sagen sie, in Stille ein halbes Jahr in einem Gipsbett liegen. Und das habe ich dann gemacht. Ist wieder zusammengewachsen, weil Nervenenden waren noch da. Wir waren ja gerade dabei, darüber zu sprechen, wie das eben in der 68er-Zeit war. Ja. Also du warst sehr engagiert, hast auch das Kapital gelesen, voll mit dabei, protestiert, demonstriert. Genau. Einmal hätte ich fast gegen den Bayerischen Rundfunk protestiert, obwohl ich ja dazugehörte. Und da habe ich gesagt, Kinder, das kann ich nicht, die ernähren mich. Da darf ich, so nicht, weit ging's da ja darf nicht. Ich nicht mitmarschieren. Was waren denn die schönen Seiten? War es mit dieser freien Liebe, war das wirklich so erstrebenswert? Wir waren alle nicht dabei. Also ich kam ja nun aus diesem erzkatholischen Elternhaus und ich war also auch noch Jungfrau, bis ich 20 war, also alles tabu. Und dann kam diese Zeit und ich bin neugierig, hatte Angst davor, aber ich musste es ja ausprobieren, weil ich Angst hatte. Und habe das mitgemacht und fand es langweilig. Also ich muss sagen, die Lachmuskeln haben bei mir am meisten wehgetan, wenn ich zuguckte, wenn da so eine ganze Orgie stattfand. Das hat mich überhaupt nicht angetan. Und ich habe dann ist auch nicht so ästhetisch, oder? Also ich war nicht entsetzt. Ich fand es okay, wenn die anderen das wollen. Aber ich, und wo ich mitgemacht habe, habe ich auch nicht so viel davon gehabt. Ich habe mich dann sogar Ende der 60er Jahre in jemand verliebt und ganz romantisch wieder, ganz von den anderen wollten wir da gar nichts wissen. Also es war immer auf und ab. Also ich habe es alles geliebt und das finde ich toll, weil viele hängen auch heute noch in Fantasien, was man, ich kenne das ja, wenn die hören End-68er, denken sie, ich mache alles mit. Hast du den Langhans gekannt? Nee. Da denken sie alle, ich mache alles mit, ne? Und da habe ich gesagt, Kinder, das habe ich hinter mir, ich brauche das nicht mehr. Wenn, habe ich es gerne mit einem, aber nicht mit fünf gleichzeitig. Warum ich dich ein bisschen beneide, du hast Oswald Kolle gut gekannt. Ja, Oswald Kolle habe ich noch Kaffee geguckt und der hat mich richtig sozusagen persönlich aufgeklärt. Was hat er dir erzählt? Alles, was er später in den Filmen, ich meine, habe ich ja alles fragen können und er hat mich aufgeklärt, war ja eben auch sehr frei. Und ich habe dann aber auch gesagt, also Freiheit ja, aber nicht so, auch da wieder der Zwang, dass man vielleicht alles, das wollte ich auch nicht. Und dann war ich ja auch verheiratet, also wir haben nur geheiratet. Sehr jung geheiratet. Ja, ja, wir haben ja geheiratet, weil wir keine Wohnung gekriegt hätten. Und ich habe ihm auch gesagt, wenn du dich nicht scheiden lässt, sage ich nachher nein, ne? Also ich wollte ja nicht heiraten eigentlich. Und da habe ich dann zur selben Zeit diesen anderen Mann kennengelernt, in dem es wirklich die ganz große Liebe war. Und dann haben wir zu dritt gelebt. Das war wunderbar. Also kein Dreier-Sex, sondern im selben Haus. Die beiden Kerle waren heilfroh, dass sie mich teilen konnten. Ich war damals bestimmt nicht weniger temperamentvoll als heute. Das hat funktioniert? Ja, fantastisch. Aber ist doch immer einer eifersüchtiger als der andere? Nein, die waren nicht schwul oder was, sie mochten sich. Der Michael war also der Künstler, der Maler, der Schreiber, der dann allerdings Zeichenlehrer wurde, kann man ja dann alles nicht sagen. Der andere war im Ingenieur. Und wenn ich Gedichte schrieb, sagte mein Mann, jetzt ein Ex-Mann, was kannst du damit verdienen? Und er diskutierte meine Gedichte mit mir. Also für dich war das eine sehr privilegierte Situation. Toll. Aber hattest du nur mit einem von beiden Sex oder nein, mit beiden? Aber nicht gleichzeitig. Also abwechselnd. Ich suchte mir es aus. Gab es da einen Terminplan? Also Montag er, Dienstag du? Ich habe das bestimmt. Also beziehungsweise habe ich gesagt, wenn du jetzt zum Basketball willst, dann schaue ich mal, dass ich mit ihm und so. Also ich bin schon entgegengekommen. Da gab es nie blöde Situationen? Nie. Ja, also der Micha und ich, wir waren eher diese Dramatiker, ne? Und ich weiß noch, da sind wir mal, habe ich dann gesagt, ich weiß, weil er sagt, wie ich ihn liebe. Ich sage, ich weiß nicht. Und dann ist er gegangen in den Schneesturm und ich hinterher und zur Polizei, dass ich ihn belästige. Und dann hat er gesagt, Kinder, vertragt euch wieder. Und dann hat mein Mann gesagt, so, der zieht jetzt zu uns. Dieses Theater will ich nicht haben, dass ich dich immer wieder irgendwo aufsammeln muss. Also der war das, der gesagt hat, das ist doch wirklich furchtbar. Dann hat er ihn geholt und sagt, du ziehst jetzt ein, jetzt hört auf, euch immer zu streiten. Neigst du heute immer noch so zur Melodramatik? Nicht mehr ganz so. Nein. Also ich meine, nee, in Beziehungen nicht. Also ich bin da schon ruhiger. Ich denke nur dran, weißt du, wenn uns jetzt gerade interessante Männer zuhören, die sagen, Mensch, diese Hella Schwerler, ja, vielleicht wäre die was für mich. Kann man inzwischen mit umgehen, glaube ich. Nein, ich kann auch sehr ruhig sein. Ich rede auch nicht immer, das muss ich ja nur hier heute. Ja, du sollst es, bitteschön. Ja, aber ich kann auch tagelang schweigen, du wirst es nicht glauben. Wir haben vorhin ja schon gesprochen über deine schlimme Kindheit, zum großen Teil schlimme Kindheit. Du hast dich dann sehr bald in die Welt der Fantasie geflüchtet, habe ich dir reingeschrieben in den Lebenslauf. Wie hast du das Lesen, das Schreiben für dich entdeckt? Das war für mich wie Essen. Ich weiß es nicht wie. Es gab ja wenig geschriebenes Zeug bei uns zu Hause, aber ich habe immer Buchstaben gefragt. Ich konnte, bevor ich in die Schule kam, schon lesen und schreiben. Ganz alleine. Also hat dir niemand gezeigt? Niemand. Immer wieder probiert und nachgemacht. Es kann dann sein, vielleicht irgendeine Tante oder sowas, weiß man nicht genau. Also ich war so wie ein Schwamm. Wollte alles auf. Und in der Schule war ich dann absolute Einzelschülerin in der Volksschule. Saß immer bei der Lehrerin. Wenn sie wegging, habe ich auf die Klasse aufgepasst. Und dann, als ich ins Gymnasium, also Lyzeum hieß das damals, wollte, die Lehrer waren sehr auf meiner Seite. Die haben mir sehr geholfen. Sagen, ich sei ein hochbegabtes Kind und ich müsste auf die höhere Schule. Da hast du wahrscheinlich auch dein Selbstvertrauen drüber gewonnen, über die guten Leistungen in der Schule. Ja, dann sagen, ich soll heiraten, Schneiderin werden oder irgendwas. Wenn sie keinen Mann kriegt, soll sie nähen. Deswegen nähe ich heute noch keinen Knopf an. Und dann haben die Lehrer, meine Eltern gesagt, die sollen mich auf die Schule. Nein, die soll heiraten und viertes Kind, Mädchen. Und dann habe ich nichts mehr gegessen. Ich weiß nicht, monatelang. Hungerstreik. Mhm. Hab einfach nichts mehr gegessen mit 10 Jahren. Bis sie zum Arzt ging, der sagt, erfüllt ihr jeden Wunsch, sonst stirbt sie. Und dann haben sie gesagt, okay, du darfst, aber nur, wenn du gute Noten schreibst. Nur, wenn du nicht sitzen bleibst. Das spricht von einem unglaublich starken Willen. Ein zehnjähriges Mädchen beschließt, dass ich nichts mehr ist. Ich wusste, dass ich da sterben würde. Und du hast dann mit 11 schon dein allererstes Buch geschrieben. Ja, da habe ich recherchiert sogar in der Bibliothek irgendwie Spanien des 14. Jahrhunderts oder sowas und habe dann da Shakespeare-haft alle gemordet am Schluss und dann durfte ich jede Woche vorlesen und habe dadurch natürlich in vielen Fächern, wo ich sonst schlecht, ich konnte ja die Lernfächer wie Vokabeln, wann sollte ich das machen? Bis abends um 10 musste ich arbeiten. Ich konnte um 10 durfte ich Vokabeln lernen. Warst du trotzdem gut noch auf dem Gymnasium? Da habe ich, also ich bin nie sitzen geblieben, weil ich dann im Sommer konnte ich, habe ich immer schlechte Noten gehabt, also die in den Lernfächern. Ne? Da habe ich dann die Unterschrift meiner Mutter gefälscht oder solchen Sachen, die kann ich heute noch. Und im Winter habe ich es wieder aufgeholt. Aber weil ich ja wusste, ich muss runter, wenn ich nicht durchkomme. Ne? Und also lernen, lesen dürfen war ein Geschenk für mich. Also wenn ich bei Büchern lesen erwischt worden bin, habe ich eine Ohrfeige gekriegt. Aber es wäre voll. Meine Großmutter war so furchtbar, noch die kannte ich nicht mehr. Da gab es nur große Tische, wo man stehen konnte mit dem Gesinde, also auch Bauern. Die durften nicht sitzen beim Essen, damit sie nicht in Faulheit geraten. Schnell im Stehen essen und wieder arbeiten. Also mit 11 dein erstes Buch geschrieben über eine Geschichte aus dem 14. Jahrhundert. Und für sich Liebesgeschichte, alles was ich mir zusammen, also dann Recherche dazu und dann Erfindung und dann habe ich es vorgelesen und dadurch, und dann war ich komisch. Also ich habe immer die ganzen Erhard-Sachen gekonnt. Parodiert. Also ich war schon immer allein, selbst als ich geboren wurde, war ich allein. Und die Lehrer lachten auch drüber. Dadurch war ich ein kleiner Clown, der durchkam. Aber das ist, glaube ich, auch aus der Verzweiflung. Also ich habe mal gehört, Verzweiflung von Leuten, kommen manchmal von Leuten, großartige die, Kräfte, ja. Ja, die Leute, die im Krieg waren und im KZ oder so zum Beispiel, haben nur überlebt, indem sie komisch waren, also indem sie witzig waren. Und das war für mich ja auch so was Ähnliches. Was waren denn Bücher, die dich geprägt haben, die dir das Leben leichter gemacht haben, die dir die Welt der Fantasie noch mehr erschlossen haben? Das kann ich nicht sagen, weil ich hatte ja zu Hause, war nur Bibel und so kurz Maler. Dann habe ich irgendwo mal auf dem Speicher, es müssen Großtanten gewesen sein, die schon Bücher hatten von meinem Vater. Also da war schon mal was in der Familie, die nie geheiratet haben. Und die hatten Goethe. Ich habe Goethe sehr früh gelesen, mit 11 schon. Konnte ich auch auswendig mit 4, 5 Jahren. Die Leiden des Jungen wie? Also die Walle und so, das habe ich mal vorgetragen. Da war ich 5 oder 6 auf dem Geburtstag. Da habe ich natürlich sofort wieder eine Ohrfeige gekriegt. Ach Gott. Und also da war ich durstig. Alles, ich habe alles gelesen. Verschlungen. Ich habe mich in der Schule sogar in den Pausen oben aufs Dach versteckt und habe da gelesen. Bücher mitgenommen. Du hast vorhin erzählt, du hast die Unterschrift deiner Mutter oft gefälscht. Ja. Du kannst sie bis heute, du hast sie auch gefälscht bei einem Au-pair-Vertrag. Ja, mit 21 hätte man ja sonst erst nach London. Und da warst du 19 und bist nach London gegangen. Genau, ne. Einfach abgehauen, niemand Bescheid gesagt? Ich hatte irgendeine Cousine, die wusste, dass es da jemand gäbe, der das vermittelt, Au-pair. Und da war ich dann erst bei einer jüdischen Familie und später bei einer Gräfin. Und dann, das Verrückte ist, dann habe ich Heimweh gekriegt. Man kriegt Heimweh, obwohl man unglücklich ist. Nach dem Emsland, nach dem Bauernhof. Nach der Familie. Man hat nichts anderes. Also das habe ich. Bist du wieder zurück? Nein, bis ich 21 war, bin ich nicht zurück. Und dann habe ich gesagt, jetzt könnt ihr mir nichts mehr tun. Mhm. Was hast du in London, in Paris warst du, glaube ich, auch? Was hast du da gelernt? In London, nein, da war ich halt als Au-pair bei einer Familie und bin aber auch auf die Schule gegangen, also abends Abendschule. Und habe dann auch sogar mal kurz im Stanhope-Institut Shakespeare Schauspielunterricht genommen, weil das war dann doch nicht der wahre Weg. Und dann bin ich wieder zurück, da war ich ja 21 und bin dann nochmal nach London zu einer französischen Gräfin und mit der nach Paris und Südfrankreich. Ich war also 2 Jahre unterwegs und traf in London meine Münchner Freundin und die sagte, damals wollte mich ein El Salvadorianer heiraten, meine El Salvador nehmen. Und dann habe ich dem das Ticket zurückgeschmissen und gesagt, nee, ich gehe nach München. Und habe ich keine Lust auf El Salvador. Und was hat dir die Zeit gebracht in London und Paris und in Südfrankreich? Ja, Freiheit, unglaublich. Also schon, also diese Gräfin war furchtbar, diese jüdische Familie war ein Traum. Das habe ich zum ersten Mal gehört, was da passiert war damals. Und die Gräfin war völlig verrückt. Die wollte, dass ich sie 5-mal am Tag mich umziehe, weil mein Gesicht könne man sich sowieso nicht merken, hat sie gesagt. Und dann hat sie, also weiß, schwarz-weiß, alles mögliche. Und da bin ich allerdings dann aus Montélimar, habe ich mir dann selber ein Telegramm von meiner Mutter geschickt, dass ich nach Hause müsste und bin dann aber nach Paris gegangen. Mit 3 jungen Franzosen habe da in Paris eine Weile rumgehangen. Kann es sein, dass du solche Verrückten, also in Anführungsstrichen, auch anziehst? Oder ziehen die dich an? Nee, ich begegne eigentlich sehr oft doch bürgerlichen Menschen, die dann aber mit meiner Verrücktheit nichts anfangen können und sagen, dies finde ich ja für einen Abend ganz nett, aber das immer. Die überforderst du dann. Wahrscheinlich, ja. Wir haben noch gar nicht gesprochen über die Psychologie, über das, was du da alles so treibst und was du da so tust. Bist du eine Heilerin im klassischen Sinne? Das ist so ein Wort, wo viele schon mal vorsichtig werden. Ich habe es ungerne, weil ich mit der ganzen Esoterik sozusagen nichts am Hut habe. Also die da alles auspendeln, ob ich jetzt hier zum Thorsten Otto gehe oder nicht, sowas mache ich nicht. Dazu bin ich wieder Bauernkind. Ich bin schon jemand, der sehr bodenständig ist. Aber ich habe als Kind schon entdeckt, also die Kräuterhexe, die wir da im Dorf hatten, die hat mich immer geholt, wenn sie krank hatte, die natürlich auch gemieden wurde, aber man holte sie trotzdem heimlich, ne? Oder ging hin. Und da hat sie immer gesagt, leg da mal deine Hand hin. Dann ging es den Leuten besser. Und sie sagt, du gehörst dazu, du kannst das auch. Und du gehörst dazu? Ja, also ich wäre auch jemand, der sowas kann. Also nicht Hexe hat sie sich ja nicht genannt, aber die hat Kräuter gemacht. Ja. Also wenn sie Hand auflegt, sagt sie, kannst du heilen. Und sie sagte auch, wenn du jemandem was Schlechtes wirst, kann das auch in Erfüllung gehen. Und dann habe ich natürlich irgendeiner Tante sofort irgendwas an den Hals gehext und die wurde auch krank und sagt, das darfst du aber nie mehr machen, das musst du mir versprechen. Und dann habe ich eben das alles abgelehnt. Das heißt, als ich in die Schule kam, dann Oberschule, ich bin also dann ja Journalist geworden und habe gesagt, nur was ich beweisen kann, nur was ich sehe, nichts geglaubt. Und dann bin ich eben so vor Anfang der 80er Jahre habe ich über Schamanen für den Bayerischen Rundfunk schreiben müssen, weil ich ja alle immer so schön in die Pfanne hauen konnte, bin ich geschickt worden, weil ich mich lustig machte. Und dann habe ich mich eben da nicht lustig gemacht, sondern fand die ganz toll. Ne? Und da habe ich angefangen, also mit großem Vorbehalt, die auch gesagt haben, du gehörst zu uns, du musst sowas machen, du musst Menschen helfen. Wenn du es nicht tust, geht es dir schlecht. Und diese Sendung ging auch über den Sender, aber der Redakteur hatte da nicht so richtig aufgepasst. Danach wurde ich nicht mehr weggeschickt zu solchen Sachen. Und ich bin aber nie, also es ist schwierig, weil es gibt dann so diese ganz esoterische Fraktion, die mich dann immer da reinziehen wollen, da gehöre ich nicht hin. Die anderen haben, also ich sag einfach, ich mache Energiebehandlung. Energiebehandlung? Energiebehandlung. Was ist das? Naja, das ist, wenn ich die Hände auflege und scanne, was die Leute an Krankheiten habe. Das kann ich sehen, meistens. Und auch sehr früh schon. Und auch was tue, auch aus der Ferne. Ich kann ihn aus der Ferne auch verschicken. Und dann habe ich noch eine Seite. Und das funktioniert auch wirklich? Also du kriegst dann auch Rückmeldung von den Leuten? Ich schicke die sogar zu Ärzten anschließend. Also du bist nicht jemand, der sagt... Ich sage auch nicht, du hast jetzt einen Krebs und ich mache das weg oder so. Ich sage dann, da wäre doch mal gut, wenn du mal zum Urologen gehst oder sowas. Ja. Ne? Und da stellt sich dann raus, dass was ist. Und dann sage ich, mach das, wie du willst. Mache jede Art der Form. Du kannst auch zu mir kommen, dass ich zusätzlich helfe. Ne? Ist dir das manchmal unheimlich? Also wenn man mehr sieht als andere? Es war furchtbar am Anfang. Also das erste Mal, wo ich dann wieder, also bevor den Schamanen schon, die traf ich dann, dass ich das erlebt hatte, da klopfte irgendjemand, den ich von einer Hütte in Österreich kannte, abends an die Tür, also ans Fenster und sagte, ich wollte dich besuchen. Dann sagte ich so zu meinem damaligen Freund, sag mal, der spinnt, der kommt jetzt aus Österreich, ohne sich anzumelden. Dann ging ich raus und er war nicht da. Und eine halbe Stunde später rief seine Mutter an, in dem Moment war er gestorben. Ich habe ihn gesehen. Und das war für mich, ich dachte, ich komme in die Klapsmühle. So viel Angst habe ich gekriegt. Wenn du Leuten, die damit überhaupt nichts am Hut haben, das erzählst. Ich erzähle es wenig, außer jetzt 500.000 oder wie viel hören bei euch zu? 5 Milliarden hören jetzt gerade zu. Ja. Nein, wenn jemand auf dich zukommt und sagt, Mensch, Hella, also was ist denn mit dir los? Ja, lass dich doch mal untersuchen, du spinnst doch. Nee, ich rede nicht viel drüber. Also die zu mir kommen, ich mache auch keine Reklame. Das ist Mundpropaganda. Ne? Und Freunden helfe ich sowieso. Ne? Und ich finde, es ist eine Gabe, da muss ich mir nichts an. Ich bin froh, dass ich diese Sachen, die ich früher gesehen habe, nicht mehr sehe. Hast du dich nie getäuscht? Oder täuscht du dich nie bei sowas? Ich habe mich nie getäuscht. Es kommt manchmal da gar nichts. Den Leuten geht es trotzdem gut. Also ich will nichts wissen. Ich sage immer, ich will nichts wissen, was ich nicht weitergeben darf. Und ich sage immer ohne Gewehr, ich weiß es nicht genau. Ich sage immer allen, geht zum Arzt trotzdem. Also ich würde nie die Verantwortung auf mich nehmen. Und vor allen Dingen, was einige dann machen, so 8 Leute am Tag oder so, das kann nicht gut gehen. Also wenn ich mal 2 Leute in der Woche nehme, ist viel. Weil das Kraft kostet? Nicht Kraft kostet, sondern um die Kraft zu haben für diesen Menschen. Ich bin nicht kaputt hinterher, mir geht's sogar gut. Aber ich kann nicht einem Menschen 5-mal hintereinander am Tag in die Kraft kommen, dass ich die weitergeben kann. Das bin dann auch nicht ich. Da merke ich, da ist was fremdgesteuert ist. Und du willst ja auch noch schreiben. Das ist, du brauchst ja auch Zeit für dich. Für Schreiben muss man im dicken Ego sein, damit wir Erfolg haben. Bei der anderen Geschichte darf man das nicht sein. Dein aktuelles Buch hast du geschrieben auf einer Hütte? Nein, das war das letzte Buch. Dieses Buch habe ich zu Hause behauptet, ich wäre nicht da. Man muss dann schon ganz zurückgezogen sein. Wie lange hat es gedauert? Das kann man nicht sagen. Ich habe ja angefangen dann mit den Recherchen, wobei die Polizei mir sehr geholfen hat. Ich wusste ja die Polizeiarbeit nicht. Also das Präsidium hat mir hier jemand zur Seite gestellt und ich habe dann also wirklich gut recherchiert, also die Arbeit. Und die haben es auch gelesen, bevor es fertig wurde. Und dann habe ich, was war das, also 2008 im Herbst angefangen zu recherchieren, 2009 angefangen zu schreiben, x-mal eine verschiedene Fassung. Also die erste Fassung war ganz anders. Da war ein total klassisches Happy End. Und schön, sich sein Happy End zu schreiben. Da habe ich gesagt, aber trotzdem nicht, geht so nicht. Und dann ist sie ausgebrochen. Also das Ende, das hat sich geändert. Also ich habe über ein Jahr immer wieder, aber nicht ganz, aber schon dabei. Also man kann schreiben nicht mal, wenn es einen die Muse küsst, machen. Man muss jeden Tag. Es ist harte Arbeit. 20% Talent, 80% Arbeit, sage ich. Der Polizist und die Frau. So ist es. Von Hella Schwerler. Aber in der Zeit, wenn du schreibst, da bleibt dann keine Zeit für Männer, oder? also mit ihm ging schon, weil er hat ja eh Ängste, so viel zu kommen. Ne? Also das war dann schon, die 2 Stunden ging dann schon. Aber er wollte ja nicht so viel gemeinsam machen und so. Ne? Also nochmal zum Verständnis für mich, also interessiert mich nur ganz persönlich, der ist immer noch aktuell, nicht aktuell, dieser Polizist? Also seit dem letzten Wochenende habe ich ihm gesagt, dass ich ihn nicht mehr sehen will, aber ich weiß, dass er das aussitzt. Da ist er nicht zum Essen gekommen. Aber das sitzt er wahrscheinlich aus. Ich denke, diese Faszination voneinander auf beiden Seiten, auch diese Liebe wird bleiben. Ich denke nicht, dass es lebbar ist, also mit Dingen, also nicht mal zusammenleben möchte ich ja gar nicht, aber auch was so wäre, dass man feste Termine macht zum Weggehen oder mal was unternehmen, das ist nicht drin. Hella, ja. Ich bedanke mich bei dir sehr für dieses Gespräch. Mir große Freude gemacht. Schon zu Ende wieder? Schon zu Ende. Wir haben jetzt gar nicht gesprochen über die rasende Reporterin, ja. Über alles Mögliche. Du musst unbedingt nochmal wiederkommen. Du musst dringend wiederkommen, Thorsten. Und nicht erst, wenn du dein nächstes Buch schreibst. Ich hoffe es. Bis bald. Wir könnten eine Sendung zusammen machen. Ja, das wäre nicht schlecht. Ja, ich gehe mal in mich, du gehst in dich und dann überlegen wir. Und ganz was Neues. Vielleicht kommt was Tolles dabei raus. Wir kreieren was Neues. Ja, das machen wir. Vielen herzlichen Dank, Hella Schwerner. Herzlichen Dank. Danke.